Kundgabe 5547. Empfangen durch Bertha Dudde am 4. und 5.12.1952. Recht des Christentum. Ein gläubiger Christ muss auch nach seinem Glauben leben, das heißt, in der Nachfolge Jesu Christi, der den Menschen ein rechtes Leben auf Erden vorgelebt hat und also den Glauben an sein Erlösungswerk fordert, um von ihm als Christ anerkannt zu werden. Die christliche Lehre muss aus dem Herzen heraus befolgt werden, denn die Liebe ist es, die Christus fordert von den Menschen. Eine Liebe, die ohne Eigennutz ist und darum auch erlösend wirkt. Eine Liebe, die Opfer zu bringen bereit ist. Eine Liebe, wie sie Jesus den Menschen bewiesen hat, durch seinen Tod am Kreuze. Ein rechter Christ zu sein heißt also, sein inneres Wesen zur Liebe zu gestalten im Glauben an Jesus Christus. Denn ohne den Glauben an ihn ist der Mensch nicht fähig zu dieser Wesenswandlung. Er kann wohl auch glauben an ihn und doch nicht in der Liebe wandeln. Dann aber ist es nur ein Formglaube, ein Verstandesglaube, der wohl eine Existenz des Menschen, Jesus, gelten lässet und vielleicht auch seinen Kreuzestod, der aber nichts weiß über die Bedeutung des Opfers, das der Mensch Jesus für die Mitmenschen gebracht hat. Denn das Verständnis dafür geht ihm erst auf, so wie er sich in der Liebe übet, weil ihm dann erst sein Geist durch das Herz das rechte Verständnis dafür gibt. Darum heißt Christsein als erstes in der Liebe leben. Und dann bekennt sich auch der Mensch zu Jesus Christus als Erlöser der Welt. Ein Mensch ohne uneigennützige Liebe aber ist niemals ein Christ. Und ob er sich vor der Welt auch dafür ausgibt. Denn es geht bei dem Begriff Christentum nimmermehr um den Glauben an die Existenz Jesu. Es geht darum, dass der Mensch so lebt, wie Jesus Christus auf Erden gelebt hat, um den Namen Christ mit Recht führen zu können. Darum ist in der Welt kein rechtes Christentum mehr, trotz Kirchen und Glaubenslehren, denn der Geist Christi fehlt. Es sind die Menschen unerlöst, weil Jesus Christus nicht mehr wirken kann, wo die Liebe nicht vorhanden ist. Und die Liebe ist völlig erkaltet unter den Menschen. Ob arm, ob reich, ob hoch, ob niedrig, allen fehlt das Wichtigste des Christentums: die Liebe. Das Erlösungswerk Jesu wird von den Menschen nicht mehr in Anspruch genommen. Sie stellen sich außerhalb derer, für die Jesus Christus gestorben ist. Sie sehen wohl das Kreuz, weil sie Jesus Christus als Mensch und seinen Kreuzestod nicht leugnen können. Aber es ist für sie ganz bedeutungslos geworden. Es sind nur tönende Worte ohne Sinn und Kraft, weil die Liebe erst das Verständnis erschließt, die Liebe aber erstorben ist. Für diese Menschen starb Jesus Christus vergeblich am Kreuz. Und doch nennen sie sich Christen. Keiner von ihnen macht sich die Bedeutung klar. Keiner von ihnen bemüht sich, ein rechter Christ zu sein. Und viele Christen schauen verächtlich herab auf die Menschen, die in ihren Augen Heiden oder Ungläubige sind, weil sie nicht einer offiziellen Kirche oder Gemeinschaft angehören. Und es wird für alle diese ein furchtbares Erwachen sein, dereinst, wenn sie unerlöst von der Erde geschieden sind und sie Rechenschaft ablegen sollen über ihren Lebenswandel, wenn der Grad der Liebe so niedrig ist, dass kein Lichtschein ihn begleitet bei seinem Eintritt in das jenseitige Reich. Dann erst werden sie suchen müssen nach dem Erlöser der Menschheit und ihn schwerlich finden, weil sie keinen rechten Glauben hatten an ihn, ohne den sie aber niemals selig werden können. O, wüsstet ihr Menschen, was ihr euch verscherzet auf dieser Erde durch eure laue Einstellung zu den wichtigsten Dingen. Wüsstet ihr, wie bitter ihr es dereinst bereuen müsstet. Ihr könnet niemals ohne Liebe selig werden. Ihr müsstet als rechte Christen euren Weg auf Erden gehen. Ihr müsstet ihm nachfolgen, das heißt, seine Gebote halten. Und dann erst wird euer Glaube an ihn ein Lebendiger sein. Dann erst werdet ihr Jesus Christus vor der Welt bekennen. Ihr werdet für ihn eintreten und als von ihm erlöst auch den Mitmenschen eine rechte Erklärung abgeben können. Das und warum er anerkannt werden muss. Das und warum es ohne die Erlösung durch Jesus Christus kein ewiges Leben gibt. Und dass vor Gott nur gewertet wird das rechte Leben im Geiste Jesu. Nicht aber das nach außen zur Schau getragene Christentum, das in Wahrheit kein Christentum ist. Amen.